Gräber in unserem Sinne sind also äußerst rar und auf keinen Fall die Norm. Kann es nicht sein, fragt sich Pettit, dass, wo wir auf einzelne Körperteile von Menschen stoßen, es sich um die guten Todesfälle handelt und bei kompletten Bestattungen um die schlimmen? Zumal ja gerade bei Mehrfachbestattungen immer die Frage im Raum steht, wieso mehrere Individuen in einem Grab bestattet wurden. Das setzt in aller Regel einen mehr oder minder gleichzeitigen Tod voraus. Krankheit, Katastrophe, Gewalt, Menschenopfer? Das sind die gängigsten Optionen. Wir werden uns dieser Frage noch im Fall unseres Dürrenberger Cold Case stellen. Zumindest, so Pettit, gab es ein Bewusstsein, dass manche Individuen eine Beerdigung benötigten, während es im Fall der meisten anderen nicht so war. Die Archäologin Liv Nilsson-Stutz bringt es auf die prägnante Formel, dass es bei der Behandlung der Leichen und dem Aufwand der Bestattungsart darum ging, einen sozial akzeptablen Tod zu produzieren. Deshalb musste in manchen Todesfällen mehr investiert werden als in anderen. Testen wir diese Hypothese im Hinblick auf Animismus. Erklärt dessen Logik, was hier geschah? Zunächst zeichnet sich animistisches Denken dadurch aus, dass es das Innere über das Äußere, die Seelen, über den Körper stellt. Das mag uns den heute pietätlos erscheinenden Umgang mit menschlichen Körpern oder Teilen davon verständlicher werden lassen. Dann haben wir gesehen, dass gerade Kulturen, in denen die Jagd eine zentrale Rolle einnahm, die Idee des Kreislaufs kursierte. Fleisch, das den nichtmenschlichen Sphären entnommen wird, muss mit Fleisch bezahlt werden. Insofern überrascht das Deponieren von menschlichen Körpern unter freiem Himmel nicht. Insbesondere dann, wenn die Menschen ohnehin mobil sind. Vielmehr erscheint es vor dem Hintergrund dieser, der Reziprozität verpflichteten Logik, als bedenklich, wenn den nichtmenschlichen Sphären der ihnen zustehende Anteil an Fleisch vorenthalten und damit das auf Austausch basierende Gleichgewicht gestört wird.